Deutschlandradio Kultur. Kriminalhörspiel. Anwalt Fernau hat alles erreicht. Er wird Senatorin Sigrun Zernikow heiraten und sein Büro in Berlin-Grunewald einrichten in der Villa des Schwiegervaters. Doch Anschläge und Morddrohungen konfrontieren die Familie mit ihrer mehr als 60 Jahre zurückliegenden Vergangenheit. Das Kindermädchen. Kriminalhörspiel von Gabriele Neumann. Nach Motiven des gleichnamigen Romans von Elisabeth Herrmann. Joachim, kannst du mal runter in die Kanzlei kommen? Es steht schon wieder jemand im Garten. Es kam nicht oft vor, dass Conny, unsere Sekretärin, bei uns anrief. Aber immer wieder verirrten sich Neugierige und Touristen in den Garten der Zernikowschen Villa, die 1896 in der Kolonie Grunewald errichtet worden war. Nie im Leben wäre ich freiwillig hierher gezogen. Man saß immer auf dem Präsentierteller. Schließlich wurde hier nicht nur gearbeitet. Wir wohnten auch hier. Hallo? Hallo? Direkt vor der Haustür drehte sich eine kleine, steinalte Frau um und drückte eine Plastiktasche an die Brust. Sie wirkte sehr, sehr arm. Vielleicht spioniert sie für die Russenmafia, ob sich ein Einbruch lohnt. Ich sage dem Personenschutz Bescheid, sie sollen die Augen offen halten. Als Senatorin und stellvertretende Bürgermeisterin stand Sigrun ein vom Land Berlin bezahlter Wagen mit Fahrer sowie Rundumbewachung zu. Morgen um 4 kommen die Fotografen von der Berliner Tageszeitung. Bist du dabei? Geht nicht. Die Testamentseröffnung für die Lehnsfels. Utz will, dass ich dabei bin. Ich war noch in der Probezeit. Nicht nur in Utz' Kanzlei, auch in seiner Familie. Ich machte noch schnell eine Kopie, dann ging ich in sein Büro. Walter hat mir erzählt, eine Russin hätte sich auf unser Grundstück geschlichen. Ja, der Privatsekretär deiner Mutter hat sie weggescheucht. Sie wollte dich sprechen. Sie hatte ein Papier bei sich, das sie dir geben wollte. Utz von Zernikow, Sigruns Vater, war über 70. Seine aufrechte Haltung und das immer noch volle, graumelierte Haar machten ihn zu einer bemerkenswerten Erscheinung. Hier, ich fummelte ein dünnes, mehrfach gefaltetes Papier aus meiner Hosentasche. Was ist das? Ich weiß es nicht. Wir müssen es übersetzen lassen. Vielleicht eine Forderung? Die Russin wollte, dass du es unterschreibst. Wie war ihr Name? Den hat sie nicht genannt. Sie sagte, es sei eine Sache zwischen dir und einer Frau. Natalia. Ja, Natalia, so war der Name. Für den Bruchteil einer Sekunde blitzte etwas in seinen Augen auf. Es wird ein Bettelbrief sein. Vergessen wir das alles. In meinem Büro erledigte ich einige dringende Telefonate. Dann verband mich Conny mit Marie-Louise Hoffmann. Du musst mir einen Gefallen tun. Ich faxe dir was rüber. Du wirfst einen Blick drauf und sagst mir, was es ist. Warum brauchst du ausgerechnet meine Hilfe? Weil du Russisch kannst. Das hat mir noch nie geholfen. Tu mir den Gefallen. Okay? Die Kopie fiel aus dem Faxgerät und segelte auf den Teppich. Ich hob sie auf und legte sie in meine Schublade. Zur Testamentseröffnung für die Lehnsfels war nur Aaron, der Enkel des Verstorbenen, erschienen. Dein Großvater hatte ein Haus in Berlin-Grünau vermacht. Ein schönes, aber baufälliges Anwesen. In der DDR-Zeit wurde es von einem Ruderverein genutzt. Aaron nickte. Er wusste also schon etwas davon. Es ist ein kriegsbedingt verlorenes Anwesen, das erst jetzt wieder eventuell restituiert werden könnte. Wie viel ist das wert? Schwer zu sagen. Wenn wir Pech haben, gar nichts. Es ist nicht klar, ob es dir überhaupt gehört. Sieh hier. Dein Großvater ist zwar als rechtmäßiger Eigentümer eingetragen, aber schau dir bitte das Datum an. 1933, ja. Und? Das ist mein Haus, ich will es haben. Denk bitte genau nach. Eine baufällige Villa. Und der Anspruch der Jewish Claims Conference. Opa hat mir einen persönlichen Brief hinterlassen. Er will, dass ich mich um das Haus kümmere. Dein Großvater hat die Villa 1933 von dem Zuckerfabrikanten Felix Glicksberg gekauft. Verstehst du nicht? Doch, ich verstehe. Mein Vater will die Ausschreibung für die jüdische Bibliothek in Madrid gewinnen. Aber ich will das Haus. Es ist, wie soll ich sagen, meine familiäre Verpflichtung, es anzunehmen. Aarons Gesicht verzog sich zu einem schiefen Lächeln. Es geschieht gegen den ausdrücklichen Wunsch deines Vaters. Ziehen Sie diesen Fall für mich durch. Ich will das Haus, koste es, was es wolle. Herr Fernauer wird das übernehmen. Es wird ein langer, schwieriger Prozess. Mit unbestimmtem Ausgang. Sie machen das schon. Ich melde mich. Das Bild der alten Frau aus unserem Garten starrte mich aus der Morgenzeitung an. Russin im Landwehrkanal ertrunken. Ich erfuhr, dass Olga W. auf Einladung einer Spandauer Gemeinde nach Berlin gekommen war. Sie war keine Russin, sondern Ukrainerin. Ich fand die Spandauer Telefonnummer im Internet. Ich rufe an wegen Olga. Es ist so furchtbar. Vorgestern sitzen wir noch alle zusammen und jetzt dieser Unfall. Sie haben Olga nach Berlin eingeladen. Ja, wir wollten gemeinsam an einer Gedenkfeier in Siemensstadt teilnehmen. Sie war ja seit 2 Jahren als Zwangsarbeiterin anerkannt. Kannte sie jemanden in Berlin? Nein. Das heißt, sie hatte eine Verabredung. Jemand hat ihr einen Wagen geschickt. Wer sind Sie? Ich legte auf. Ich zog die Schublade auf und suchte die Kopie. Ich suchte lange, so lange, bis mir klar wurde, dass irgendjemand das bereits für mich erledigt hatte. Sigrun steckte in Mariendorf Süd, einer Hochburg ihrer Partei. Ich wollte mit ihr reden und dachte, es wäre eine gute Idee, sie abzuholen. Ich erzählte ihr von der toten Russin und meinem Telefonat. Zwangsarbeiterin? Ich sehe da überhaupt keine Verbindung. Mein Vater war im Mai 45 11 Jahre alt. Und sein Vater war in Belgien stationiert. Er ist in den Ardennen gefallen, das weißt du doch. Omi hat das Haus gehalten, so gut es ging. Niemand hatte Verbindungen zur Industrie oder zur Landwirtschaft. Aber ich hatte das Gefühl, der Name Natalia würde deinem Vater etwas sagen. Ach Quatsch, das bildest du dir ein. Vergiss das alles. Aber wenn dir arme, alleinstehende Frauen am Herzen liegen und du etwas für die Barmherzigkeit tun willst. Was? Ich will mich nächste Woche verloben. Zu meinem Geburtstag. Wieso? Wie wär's damit? Weil ich dich liebe. Marie-Louise stieg aus ihrem alten Volvo. Sie sah irgendwie besser aus, als ich sie in Erinnerung hatte. Sozialisierter. Überhaupt nicht wie eine Anwältin der Entrechteten. Sie schloss den Wagen ab und stakste über den Gendarmenmarkt. Du siehst gut aus. Verändert. An den Ohren von Marie-Louise baumelten immer noch die in Altsilber gefassten türkisen Absonderlichkeiten. Sie holte das Fax aus ihrem Koffer. Die Sache hat sich erledigt. Na wunderbar. Dann kann ich es ja behalten. Nein. Gib es mir bitte. Sie reichte es mir. Ich zerriss es in kleine Fetzen und warf es in den Wind. Es ist zwar völlig unwichtig, aber was stand denn drin? Ach, nichts. Nur, dass die Familie deiner Freundin, diese von Zernikows, etwas bestätigen soll. Aber wenn du sagst, dass es sich erledigt hat... Was bestätigen? Kalter Kaffee, Schnee von gestern. Das Originalfax bewahre ich allerdings auf. Ich finde dieses Schreiben nämlich im Gegensatz zu dir hochinteressant. Ich sah ihr nach, wie sie zu ihrem Volvo stöckelte. Sie brauste davon. Mein Vater hatte einen Blick für Kunst. Er hat vielen geholfen. Bilder gekauft, versteckt. Viele haben wir nicht behalten, aber dies haben die Amis nicht von der Wand gekriegt. Ich hänge daran. Erinnert mich an ihn. Utz trat an seinen Safe, öffnete die Stahltür, holte eine Akte hervor und reichte sie mir. Ein Verfahren gegen Aaron von Lehnsfeld. Wieso hat dieser Aaron angefangen zu bauen? Bauen? Ist etwas übertrieben. Aaron hat einen Bagger gemietet und mit zwei Hilfsarbeitern angefangen, die Kellerwand einzureißen. Jetzt ist natürlich der sofortige Baustopp angeordnet. Du bekommst von mir den Auftrag, die Sache wieder in Ordnung zu bringen. Sonst nehmen sie dem Jungen das Haus weg. Hier ist die Akte. Vielleicht will er das so. So viel Aufsehen erregen wie möglich, um seinen Vater unter Druck zu setzen. Das ist doch absurd. Ich nahm die Aaron-Akte abends mit in die Wohnung. Endlich konnte ich den ganzen Rückübertragungsfall ungestört durcharbeiten. Es war spät und ich dachte, Sigrun hätte ihren Schlüssel vergessen und öffnete die Tür einen Spalt breit. Jemand trat sie mir mitten ins Gesicht. Ich lag auf dem Rücken und rang nach Luft. Sernikow! Die junge Dame mit dem Revolver holte mit dem rechten Fuß aus und trat genau dorthin, wo es Männer am meisten schmerzt. Sernikow! Ich fühlte mit der Zunge, ob ich noch alle Zähne im Mund hatte und gab mir unendlich Mühe zu sprechen. Ich bin nicht Sernikow. Wo ist Sernikow? Wer sind Sie? Was wollen Sie von ihm? Mila, Tochter von Nadjerna Tschernitschenkova. Wo ist Sernikow? Sie setzte sich mir gegenüber auf den Teppichboden und ließ jetzt endlich die Waffe sinken. So richtig entspannen konnte ich mich nicht. Aber ich erfuhr, dass Olga, die man aus dem Landwehrkanal gezogen hatte, die einzige Freundin ihrer Mutter gewesen war. Was hat Ihre Mutter mit Utz von Zerniko zu tun? Meine Mutter war sein Kindermädchen. Ach, wie schön. Schön. Schön. Mit 12 im Viehwagen verschleppt, in Fabriken halb totgeschlagen, als Arbeitskraft missbraucht und verachtet. Ist das schön? Es tut mir leid. Führen Sie mich zu Zernikow. Er muss meiner Mutter eine Bestätigung schreiben. Ich verspreche Ihnen, Frau Miller, ich werde mich um alles kümmern. Der Blick in den Spiegel am nächsten Morgen war erschreckend gewesen. Meine Nase hatte sich dunkelviolett verfärbt. Am Kinn breitete sich ein beeindruckendes Hämatom aus. Meine Augen waren verschwollen. Trotzdem ging ich in die Kanzlei. Um Gottes Willen, was ist passiert? Natalias Tochter war bei mir. Mila Tscheretnitschenkova. Eine Frau hat dich so zugerichtet? Mhm. Was hast du Sigrun erzählt? Dass mir jemand den Porsche klauen wollte und ich die Kerle in die Flucht geschlagen habe. Ich glaube, wir sollten sie aus der Sache raushalten. Welcher Sache? Diese Mila sagt, ihre Mutter Natalia wäre dein Kindermädchen gewesen. Aus meiner Sicht solltest du ein paar nette Zeilen schreiben und diese Tatsache ohne Wenn und Aber zugeben. Die Freifrau Irene von Zernikow saß in ihrem Rollstuhl im Erker und schnarchte. Oder tat nur so. Sie hatte wahrscheinlich mal wieder alles mitbekommen. Mutter! Es war unheimlich, wie und wo die Freifrau mit ihrem lautlosen Rollstuhl überall auftauchte. Mich hatte sie in meinem eigenen Büro einmal fast zu Tode erschreckt. Ich mag das nicht. Das ist mein Zimmer. Utz schob den Rollstuhl zur Tür und ließ ihn kurz los, drückte auf eine Taste seines Telefons und sprach mit Walter. Als er wieder hochsah, war seine Mutter verschwunden. Ich war bei Kriegsende 12 Jahre alt. Wie soll ich mich da schuldig gemacht haben? Soweit ich weiß, bist du weder schadenersatzpflichtig, noch kann man dich moralisch für irgendetwas zur Verantwortung ziehen. Das erledigt alles der Stiftungsfonds. Du musst nur unterschreiben. So einfach wird es nicht gehen. Natalia Tscheretnitschenkova ist im November 1944 in Berlin gestorben. Sag ihr, sie bekommt nichts von mir. Die Frau, die angeblich ihre Mutter war, ist tot. Also kann ich ihr auch nicht mehr helfen. Aber es war sein Garten gewesen, in dem ihre Freundin Olga gestanden hatte. Und die war jetzt tot. Im Kriminalgericht entdeckte ich Marie-Louise auf dem Weg zur Kantine. Bevor du irgendeine Bemerkung machen willst, ich bin die Treppe hinuntergefallen. Die Treppe? Ja. Mhm. Passiert meinen Mandantinnen öfter. Bei dir würde ich tippen, deine Kaffeemaschine hat dir einen Kinnhaken versetzt und der Toaster ist dir direkt ins Gesicht gesprungen. Aha. Sie kruschte die Papiere in ihre Aktentasche und wollte an mir vorbei. Ich hielt sie am Ärmel fest. Du wolltest mir das Fax geben. Ach ja, da bin ich anderer Meinung. Das ist ein Dokument. In diesem Dokument geht es um Zwangsarbeit. Kein nettes Wahlkampfthema für deine zukünftige. Aber vielleicht für die Opposition. Was du da hast, ist die Kopie einer Kopie einer Kopie. Vergiss es einfach. Du verlangst von mir, dass ich das Schicksal einer Zwangsarbeiterin vergessen soll, die im Haus der designierten Innensenatoren Berlins gearbeitet hat? Hat sie dich geschickt? Nein. Mich hat niemand geschickt, aber ich ärgere mich, dass ich dir vertraut habe. Vertrauen war etwas, mit dem man sie ködern konnte. Freitagabend bei mir, 9 Uhr. Früher schaffe ich es nicht. An die Adresse wirst du dich wohl noch erinnern. In der Kanzlei widmete ich mich Aarons Bausünde und kam endlich dazu, den ganzen Rückübertragungsfall ungestört durchzuarbeiten. Ich ging hinüber zu Conny ins Sekretariat. Conny war die Einzige, die über alles, wirklich alles informiert war. Mir fehlen noch Grundbuchauszüge zu der Akte Lehnsfeld. Ich glaube, wir haben den Vorgang bereits vollständig aus dem Katasteramt gezogen. Kommst du mal? Es war ungewöhnlich, Utz' Zimmer zu betreten, ohne seine Gestalt hinter dem Schreibtisch wahrzunehmen. Conny holte einen Ordner aus dem Schrank. Wenn's da nicht drin ist, schau doch mal selbst. Ich muss ans Telefon. Ich suchte die einzelnen Register ab. In der Mitte fand ich, was ich suchte. Ich wollte die Stelle mit einem Zettel markieren, doch auf dem Schreibtisch war keiner. Ich bückte mich zum Papierkorb und holte einen gelben Notizzettel hervor. Da sah ich sie. Die Kopie. Meine Kopie. Die, die aus meinem Schreibtisch verschwunden war. Die Mainzer Straße in Friedrichshain war ruhig geworden. Marie-Louise hatte mich vor ihrer Haustür abgefangen und in einen Dönerimbiss schräg gegenüber geführt. Du weißt, was das für ein Papier ist? Es ist die Kopie eines Schreibens der ukrainischen Nationalstiftung Verständigung und Versöhnung, mit Sitz in Kiew. Ich wartete. Wie ich sie kannte, würde sie von alleine weiterreden. Sie sind bevollmächtigt, die Höhe der Entschädigungszahlungen an ehemalige Zwangsarbeiter auszuhandeln. Sie entscheiden auch, wer diese Entschädigung bekommt und wer nicht. Was steht da jetzt? Es ist eine Anfrage, ob diese Natalia Tscheretnitschenkova tatsächlich bei den Zernikows gearbeitet hat, da kein Arbeitsbuch vorliegt. Wenn Zerniko oder seine Mutter nun bestätigt hätten, dass diese Natalia für sie gearbeitet hat... Geschuftet, unter zum Teil unzumutbaren Bedingungen, verschleppt, in ständiger Todesangst, als Untermensch gebrandmarkt. Wenn sie das also unterschrieben hätten, hätte das irgendwelche Folgen? Juristisch gesehen, meine ich, finanzielle? Nein. Der Stiftungsfonds zahlt. Die Wirtschaft, wenn du so willst. Aber dein zukünftiger Schwiegervater hat sich geweigert zu unterschreiben, stimmt's? Utz sagt, Natalia ist tot. Seit 60 Jahren. Vielleicht benutzt jemand ihren Namen, um an das Geld ranzukommen. Wer sollte so etwas machen? Das Dokument ist echt. Natalia Tscheretnitschenkova lebt. Hier, Artykovskaja Ulica, Kiew. Marie-Louise... Und wie soll das jetzt weitergehen? Mit uns und allem. Mit uns? Gar nicht. Du denkst, nach dir kann nur noch die Wüste kommen. Mit Disteln im Haar und zerrissenen Kleidern, stimmt's? Irrtum. Ich bin nicht allein. Ich werde geliebt. Du hoffentlich auch von deiner Seegrun. Geh zu Zernikow und sag ihm, er soll unterschreiben. Ich musste sie aufhalten. Wenn sie jetzt hinausging, war etwas verloren. Ob für mich, für Utz, für Sigrun oder das Gute im Menschen, keine Ahnung. Hilf mir. Ich wusste nicht, wobei. Aber Frauen hören so etwas gerne. Marie-Louise stand bereits in der Tür. Bitte. Ich kenne jemanden, der uns weiterbringt. Ich melde mich nächste Woche. Sie nickte mir noch einmal zu. Sehr distanziert, sehr professionell. Liebe Freunde, heute Abend feiern wir etwas Besonderes. Lieber Joachim, als Sigrun mir vor 4 Jahren sagte, den will ich heiraten, Ich habe ihr kein Wort geglaubt. Mittlerweile habt ihr uns eines Besseren belehrt. Und heute, mein lieber Joachim, möchte ich mehr zu dir sagen können als Sohn. Partner. Ja? Partner. Zernikow und Partner. Einverstanden? Sigrun drehte sich zu mir um und schmiegte sich an mich. Ich nahm sie in die Arme und sah über ihren Kopf hinweg in den Garten. Zernikow! Da stand Miller. Auf euer Glück! Zernikow, Mörder! Ich sprang vom Podest, tauchte brutal durch die Menge, die erschrocken aufschrie, und boxte mich zu Miller durch. Ich packte sie an den Schultern und drückte sie ins Gebüsch. Zwei Polizisten tauchten auf. Miller wurde abgeführt, oder besser gesagt, hinausgeschleift. Ich folgte zum Polizeiwagen. Meine Mutter ist nicht tot. Frag Zernikow nach dem Kreuz. Das Kreuz. Sag es ihm. Ich ging in den Park und suchte Sigrun und Utz. Sigrun fand ich nicht. Utz stand allein hinter einem Partyzelt und hielt ein leeres Champagnerglas in den Händen. Wer war das? Das Kreuz, Utz. Sie wollte dich an das Kreuz erinnern. Natalia Tscheretnitschenko war lebt. Sigrun saß im Dunkeln auf dem Bett, die Decke zu sich hochgezogen mit angewinkelten Beinen, und rauchte. Und sie hat alles kaputt gemacht. Ich bin noch nie so gedemütigt worden. Vor meinem Vater, vor der Presse, vor dem Bürgermeister. Es war so peinlich. Ich kann mir eigentlich nur noch das Leben nehmen. Was wollte sie eigentlich? Sie wollte deinen Vater öffentlich dazu zwingen, anzuerkennen, dass ihre Mutter im Krieg in eurem Haus Zwangsarbeit geleistet hat. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, warum so eine Unterschrift euch schaden soll. Ihr macht einen Fehler wieder gut. Oh Gott. Was Siemens, Mercedes und Krupp geschafft haben, was sogar ein Flick konnte, das könnt ihr doch auch. Du verstehst mich nicht. Wir lagen Seite an Seite, aber wir berührten uns nicht. Was zum Teufel hatte jemand vor 7 Uhr in meinem Büro gesucht? Mein Schreibtisch war offen, doch alles lag säuberlich in Akten und Hüllen. Ich ging hinüber zu Utz. Bei seinem Anblick erschrak ich zutiefst. Er war tatsächlich in einer Nacht um Jahre gealtert. Er bot mir schweigend den Platz vor seinem Schreibtisch an. Seine Hand zitterte. Natalia Tscheretnitschenkova ist tot. Sie wurde in Berlin hingerichtet. Sie hatte Medikamente auf dem Schwarzmarkt besorgt. Für mich. Ich hatte Diphtherie. Ohne sie wäre ich nicht mehr am Leben. Sie hat dafür ihr Kreuz versetzt. So ein kleines, goldenes. Das einzig Wertvolle, das sie hatte. Dann begreife ich nicht, warum du diesen kleinen Schritt der Wiedergutmachung nicht tust. Herrgott, hörst du nicht? Sie ist tot. Sie ist 1944 gestorben. Mit 14 Jahren. Bist du dir absolut sicher, dass sie tot ist? Utz wurde noch eine Spur bleicher. Er erhob sich mühsam, öffnete den Safe und holte einen dunklen Umschlag heraus. Aus seinem Inneren zog er ein Blatt. Es war alt und vergilbt, ein Original. Auf dem Briefkopf war der Reichsadler zu sehen. Darunter stand in gotischen Lettern Sondergericht. Es war die Mitteilung an Irene von Zernikow, dass das Todesurteil gegen Natalia Tscheretnitschenkova am 15. November 1944 um 5.42 Uhr vollstreckt worden war. Und nun? Wer ist diese Frau, die sich als ihre Tochter ausgibt? Ich weiß es nicht. Aber ich verspreche dir, ich werde es rausfinden. Die Tür vom Schimmelreiter ging auf und Marie-Louise wirbelte endlich herein. Ich war schon beim zweiten Bier. Es soll mehr als 160.000 Zwangsarbeiterinnen in Deutschland gegeben haben. Wir reden von Kindermädchen, nicht von Zwangsarbeiterinnen in Fabriken oder in der Landwirtschaft. Eben. Diese jungen Mädchen kamen aus Polen und der Ukraine nach Deutschland. Zu Dutzenden wurden sie zusammengetrieben und dann konnten sich die deutschen Frauen eine aussuchen. Wie auf dem Sklavenmarkt. Ich hol dir das Sondergerichtsurteil aus meiner Tasche. Jemand will auf den Namen einer Toten eine Entschädigungssumme. Da stimmt was nicht. Irgendetwas stimmt da nicht. Entschuldige bitte. Ja. Nein, ich komme sofort. Meine Mutter, ihr geht es schlecht. Ich muss weg. Um 7 Uhr morgens erreichte mein Bewusstsein diesen Schwebezustand, der sich nach einer schlaflosen, mit harter Arbeit verbrachten Nacht einstellt. Ich hatte meiner Mutter die ganze Wohnung geputzt und aufgeräumt, die Wäsche gewaschen und sie auf ihr frisch bezogenes Bett gelegt. Es war ein strahlender Morgen, als ich nach Grunewald fuhr. Ich schlich ins Haus und stellte die Espressomaschine an. Mir auch einen. Ich hatte Sigrun durch den Krach nicht gehört. Bist du eben erst gekommen? Ich war bei meiner Mutter. Es wird ja immer besser. Und ihr habt die ganze Nacht Händchen gehalten. Sie hatte einen Kreislaufkollaps. Sie stellte die Kaffeetasse ab und sah mich zum ersten Mal an diesem Morgen richtig an. Es ist schade, dass ich so vieles nicht weiß. Sie ging ins Bad. Sie hinterließ Leere im Raum, einen Schmerz, der genau ihre Umrisse formte. Bevor ich einschlief, fragte ich mich noch, warum die Liebe sich weder ankündigt noch verabschiedet. Als ob sie kommen und gehen könnte, wie es ihr passt. Mit zerzausten Haaren und im Kimono empfing mich Marie-Louise um 2:30 am helllichten Tag. Was machst du denn hier? Sie ging in die Küche. Ich folgte ihr. Sie stellte einen Wasserkessel auf und vergaß die Hand am Ausschnitt und ich vergaß, dass ich nicht hinsehen wollte. Ich zieh mir was an. Ich goss den Kaffee auf. Meine Fantasie weigerte sich strikt, mir auszumalen, mit wem Marie-Louise im Bett gelegen haben könnte. Sie erschien in einem Kostüm und legte gleich los. In der Nacht zum 16. November 1944 hat es einen ungewöhnlich heftigen Bombenangriff auf Berlin gegeben. Dabei wurde auch das Volksgefängnis in der Prinz-Albrecht-Straße in Mitleidenschaft gezogen. Gut möglich, dass in der allgemeinen Verwirrung die eine oder andere Flucht gelungen ist. Niemand ist von dort jemals entkommen. Auf keinen Fall durften dort an dem darauffolgenden Vormittag Hinrichtungen erfolgt sein. Du willst mir einreden, Natalia sei in letzter Sekunde dank eines Bombenhagels aus dem bestbewachtesten Gestapo-Knast Berlins geflohen. Das ist absurd. Da ist noch etwas. Diese ermordete Olga, die beste Freundin von Natalia. Sie hat bei einem Bauern gearbeitet im Havelland. In Klemmen, 40 Kilometer entfernt. Olga ist tot. Aber der Bauer lebt. Wir nahmen Marie-Louises Wagen, nachdem sie meinen Porsche gesehen und sich strikt geweigert hatte, mit ihm in ein Bundesland zu fahren, in dem die Arbeitslosenquote über 20% liegt. Im diffusen Licht einer dunkelblauen Dämmerung hielten wir vor einem niedrigen Haus, das rechts und links von uneinsehbaren Mauern geflankt wurde. Wir gingen auf das Tor zu. Ich will nicht mehr in den Privatangelegenheiten von Leuten herumschnüffeln, die mir nahestehen. Tja, dann hast du Pech gehabt. Ich betrachte mich ab sofort als Anwältin von Natalia Tscheretnitschenkova. Ich werde herausfinden, was passiert ist, ob es den Zernikos passt oder nicht. Eine Stunde und einige selbstgebrannte Birnenschnäpse später hatte ich ein Päckchen mit 2 Arbeitsbüchern in der Hand. Das erste war ausgestellt auf die ermordete Olga. Das zweite auf Natalia Tscheretnitschenkova, geboren am 14. Juni 1931 in Kiew, Reichskommissariat Ukraine. Ihr Arbeitseinsatz war in Schöneberg beim Fernmeldebunkerbau, dann in der Pulvergrundstoffverarbeitung einer Munitionsfabrik in Spandau und dann bei Wilhelm und Irene von Zernikow als Kindermädchen. So leise wie möglich schloss ich die Tür auf und machte im Flur kein Licht. Ich holte Eiswürfel aus dem Gefrierfach und goss mir 2 Fingerbreit Wodka ins Glas. Denkst du, ich weiß nicht, was sich hinter meinem Rücken abspielt? Dass irgendwas im Busch ist gegen mich, gegen meine Familie. Denkst du nicht, ich weiß, dass du, der einzige Mensch, dem ich voll und ganz vertraut habe, mitmacht dabei? Wir haben die Arbeitsbücher gefunden. Aha. Sie belegen, dass deine Großmutter Natalia als Zwangsarbeiterin beschäftigt hat. Gib sie mir. Bitte. Du machst einen Fehler. Ich muss meine Familie schützen. Schlimmstenfalls sogar vor dir. Was ist so schlimm daran, einen Fehler zuzugeben, den du noch nicht einmal selbst begangen hast? Der Zeitpunkt. In 3 Wochen sind Wahlen, du arrogantes Stück. Ich bitte dich jetzt zum letzten Mal, gib mir die Papiere. Wenn dir irgendetwas an mir liegt, an meiner Zukunft, an unserer Beziehung, dann rück sie raus. Ansonsten hast du bis mittags gepackt. Sie ging zur Schlafzimmertür und verschwand, ohne mich noch einmal anzusehen. Utz legte einen Scheck über 100.000 Euro vor mich auf den Tisch. Ich nahm ihn langsam hoch, musterte ihn genau und zerriss ihn. Dann stand ich auf und ließ die Schnipsel in den Papierkorb regnen. Natalia ist nicht tot. Sie konnte aus dem Gefängnis fliehen und bei einem Bauern unterkommen. Wir haben bei dem ukrainischen Nationalfonds angerufen. Heute lebt Natalia in Kiew. Das ist nicht wahr. Warum würdest du denn bezahlen? Du warst ein Kind. Weil ich, im Gegensatz zu dir, alles tun würde, um Schaden von meiner Tochter abzuwenden. Utz hatte mir mehr bedeutet, als mir bewusst gewesen war. Vielleicht, weil er etwas verkörperte, was ich bei meinem Vater immer vermisst hatte. Zuverlässigkeit und Loyalität. Der Anrufbeantworter blinkte. Miller wurde auf die chirurgische Intensivstation des Rudolf-Virchow-Klinikums eingewiesen. Schädelbasisbruch. Es war früher Nachmittag. Ich hatte keine Termine mehr, keinen Job, keine Wohnung und keine Verlobte. Nur 3 Koffer und mein Porsche. Aufbruch. Neue Ufer. Wird Miller durchkommen? Die Ärztin hat gesagt, es sieht ganz gut aus. Es soll Fahrerflucht gewesen sein. Mehrere Zeugen haben beobachtet, wie Miller über eine dicht befahrene Straße ging und plötzlich von einem Auto angefahren wurde. Vielleicht können wir morgen zu ihr. Ich fuhr durch die Innenstadt und zermarterte mir das Hirn, wie ich die Sache zu Ende bringen sollte. Ich hielt am Bahnhof zu. Erst als ich die Bücher ins kleine Schließfach geschoben, Geld eingeworfen und den Schlüssel abgezogen hatte, ging es mir besser. Ich hatte etwas unternommen. Dann fuhr ich zu meiner Mutter zum Mierendorfplatz. Schließlich musste ich ja irgendwo schlafen. Ich fand einen Zettel von Sigrun auf dem Klappbett in meinem Kinderzimmer. Sigrun hatte tatsächlich meine Mutter besucht. 13 Uhr, Borchardt, ETML. Sigrun. ETML. Es tut mir leid. Mir auch. Ich wollte weinen. Aber ich war mir nicht sicher, weshalb. Entschuldige. Es tut mir leid. Wir hatten gerade das Borchardt verlassen. Du sollst dich nicht dauernd entschuldigen. Was bleibt mir übrig? Ich habe dich verloren. Ich werde die Wahlen verlieren. Und meine Familie. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Ich traue nicht mal mehr dem Boden, über den ich gehe. Ich wusste nicht, dass ich so allein bin. Hier. Was ist das für ein Schlüssel? Er gehört zu einem Schließfach am Bahnhof Zoo. Da sind die Arbeitsbücher. Vielleicht bin ich der Nächste. Bei dir ist es sicherer. Du vertraust mir? Irgendwann müssen wir ja wieder damit anfangen. Mach schon. Du kommst zu spät. Sie ging zu ihrem Dienstwagen und warf die Tasche auf den Rücksitz. Sie setzte sich auf die Rückbank und sah mich an. Sie lächelte. Der Wagen schnurrte los. Ich winkte ihr hinterher, doch ich konnte sie nicht mehr erkennen. Die Kanzlei von Marie-Louise lag nicht weit vom Helmholtzplatz, direkt um die Ecke Dunkerstraße, in einem Haus, das sich erfolgreich gegen die Massenrenovierungen der umliegenden Straßenzüge gewehrt hatte. Das hier ist nicht die Welt der Golfplätze und Rittwagen. Marie-Louise räumte einige Stapel Akten zur Seite und setzte sich auf den Schreibtisch. Du willst hier wirklich arbeiten? Ich sah mich um. Alte Behördenschränke, graue Wände, an der Tür ein Plakat mit einem geschlachteten Seehundbaby. wenn ich das da abmachen darf. Bitte. Mich hat das immer inspiriert. Übrigens habe ich das Urteil des Sondergerichts einsehen können. Natalia Tscheretnitschenkova wurde wegen Vergehens nach § 2 des Heimtückegesetzes sowie § 5 Absatz 1 der Kriegssonderstrafrechtsordnung zum Tode verurteilt. Sie hat ein Kreuz geklaut. Sie behauptete, das Kreuz hätte sie von ihrem Dienstherrn Wilhelm von Zernikow bekommen. Dumm ist nur, dass Wilhelm von Zernikow zu diesem Zeitpunkt bereits als vermisst galt. Ich denke, ich kümmere mich mal weiter um diesen Vater. Mal ist er weg, dann ist er wieder da. Sie ging in ihr Büro nebenan. Ich wollte arbeiten, aber ich wurde nicht schlau aus dem, was Marie-Louise zusammengetragen hatte. Vielleicht konnte Miller uns weiterhelfen. Irgendein Verbrecher hatte die Scheiben bei meinem Porsche eingeschlagen. Es tat mir weh, meinen Wagen so zu sehen. Mein Porsche war zwar kein Robbenbaby, aber ich liebte ihn heiß und innig. Traurig fuhr ich zum Klinikum Virchow. Miller lächelte mir erfreut entgegen. Erinnerst du dich an den Unfall? Nein. Überhaupt nicht. Es ist wie ausgelöscht. In meinem Kopf. Ich muss immer an meine Mutter denken. 36 Jahre lang hat meine Mutter mich belogen. Warum? Weil sie sich schämte. Sie schämte sich. Weil sie Zwangsarbeiterin bei den Deutschen war. Sie schämte sich, weil sie in den Gulags dafür büßen musste. Sie schämte sich, weil sie sich nicht umgebracht hat, so wie Stalin es befohlen hat. Sie schämte sich vor ihrer eigenen Tochter. Hast du den Fahrer erkannt, der dich abgeholt hat? Nein. Nein, er trug so eine Sonnenbrille. Ich war so aufgeregt. Ich sollte die Unterschrift bekommen. Ich habe ihn nicht beachtet. Dann hielt er an und sagte, ich soll auf die andere Straßenseite gehen. Da wartet man auf mich. Ich bin einfach losgelaufen. Ich bin so dumm. Ich hab einfach nicht hingeschaut. Ist gut. Denk nicht mehr daran. Den ganzen Weg nach Grunewald ärgerte ich mich, dass wir so gar nicht weiterkamen. Ich ärgerte mich noch mehr, dass ich mich von dem Hausdiener Walter vor Sigruns Tür abfangen und zur Freifrau bringen ließ. Mit einem triumphalen Grinsen öffnete Irene von Zernikow einen kleinen Kasten, den Walter ihr feierlich überreicht hatte. Sie holte einen Schlüssel heraus. Es war der Schließfachschlüssel. Diesen Verrat würde ich Sigrun nie verzeihen können. Ich ging in die Kanzlei. Marie-Louise war nicht da. Mit Mühe begann ich, einige Briefe und Eingaben selbst zu schreiben. Ich wollte gerade das Zimmer verlassen, als es klingelte. Kurz vor 6:30. Ich öffnete. Conny, im ultrakurzen Minirock zu einer Chanel-Jacke, ging an mir vorbei und musterte interessiert den Flur. Vor allem die vergilbten Aufrufe zu Friedensdemonstrationen und das Poster eines ölverklebten Kranichs faszinierten sie. Was gibt's? Ich bin verliebt. Und Verliebte tun komische Sachen. Dich besuchen zum Beispiel. Und wer ist der Glückliche? Das sag ich nicht. Es ist noch nicht lange, ich will es nicht kaputt machen. Er weiß nicht, dass ich hier bin. Aber ihr kennt euch. Übrigens, das hier musst du noch unterschreiben. Conny wühlte in ihrer lächerlich kleinen Handtasche und zog ein mehrfach gefaltetes Papier hervor. Es war eine Auflösung des Arbeitsverhältnisses im gegenseitigen Einvernehmen. Ich setzte meine Unterschrift darunter. Conny starrte mich an. Ist das alles? Willst du keine Abfindung? Es könnte ziemlich viel Geld für dich dabei herausspringen. Hast du noch irgendwelche Akten oder Unterlagen? Sie nahm mich in den Arm und drückte mich an sich. Sie duftete nach einem teuren Parfum, das nach frisch gebügelter Wäsche und rein weißem Gewissen roch. Ich begleitete sie zur Tür. Ich nehme das jetzt so mit, ist dir das klar? Keine Abfindung, keine Kohle. Okay, wie du willst. Ach, diese Sache mit der Rückübertragung in Grünau. Wo hast du das abgelegt? Unter Lehnsfeld, im unteren Hänger. Sie hauchte mir noch einen Kuss entgegen und ging. Warum waren Conny diese Unterlagen so wichtig gewesen? Ich eilte sofort zu meinem Schreibtisch und öffnete den Umschlag des Grundbuchamtes. Ein alter Bauplan von 1922, eine Zeichnung neueren Datums und mehrere alte Auszugskopien. Eine typische Grünauer Villa mit hübschem runden Turm und einer Holzveranda. Den Umbauten in den 50ern war die Veranda zum Opfer gefallen. Das Hoffest an der Dunkerstraße war so laut, dass ich sie vermutlich deshalb nicht die Treppe heraufkommen hörte. Zwei maskierte Männer stürmten herein und versetzten mir sofort solche Schläge, dass ich ohnmächtig wurde. Nachdem die Polizeibeamten gegangen waren, denen ich nichts über die Identität der Männer sagen konnte, hinkte ich langsam durch die Räume und begutachtete den Schaden. Irgendein System steckte hinter der Zerstörung. Ich ging in die Knie. Ich nahm jedes Blatt in die Hand und sah alles durch. Dann hatte ich den Umschlag gefunden. Er wirkte unberührt. Ich studierte die Pläne der Grünauer Villa genau. Es war ein falscher Plan. 1922 war der Keller größer. Sie wussten, ich würde das sofort merken, wenn die Grundbuchauszüge verschwunden wären. Also haben Sie nur den Plan ausgetauscht. Da fehlt ein Raum. Sie wollten verhindern, dass ich von diesem geheimen Raum weiß. Sie? Wer sind Sie? Wem gehört dieses Haus? Aaron von Lehnsfeld. Ich spüre, dass es eine Verbindung zu Natalia gibt. Ich rieche das richtig. Da ist etwas, was nicht ans Licht kommen soll. Marie-Louise und ich fanden die Villa in Grünau sofort. Und wir fanden auch eine Einstiegsmöglichkeit in dieses Geisterhaus. Der Kellerraum entsprach genau dem Plan von 1945. Er war leer, bis auf einen Tisch. Darauf lag ein Akkuschlagbohrer. Die linke Wand war die, die vor mehr als 60 Jahren versetzt worden war. Jemand hatte ein Loch herausgeschlagen. Vielleicht Aaron. Ich leuchtete hinein. Ich sah Holz, Kisten und Holzstapel. Mehr war nicht zu erkennen. Schön die Hände hoch. Wir rannten in einen Nebenraum, eine Art Waschküche. Ich sah eine Öffnung links von uns. Ich leuchtete in die Öffnung. Steigeisen führten nach oben in das dunkelste Schwarz, das ich je gesehen hatte. Marie-Louise begann sofort wie ein Eichhörnchen nach oben zu klettern. Ich stieg ihr nach und verschloss die Luke hinter uns. Im selben Moment sprang die Tür zur Waschküche auf. Ich war in Sicherheit. In Marie-Louises Wohnung. Auf ihrem Sofa. Ich wollte nicht mehr nachdenken. Ich wollte schlafen. Aber der Kopf ließ keinen Schlaf zu. Das war ein Auftragskiller heute Nacht. In wessen Auftrag? Aaron von Lehnsfeld. Was war so Wertvolles in diesem Keller, dass Menschen dafür töten würden? Bretter und Kisten und 60 Jahre Staub. Die Akten. Ich müsste die Akten noch einmal einsehen. Ich müsste beweisen, dass es einen geheimen Kellerraum gab. Es war kurz nach 9, als ich in Grunewald war. Alles war ruhig. Leise stieg ich die Stufen zur Kanzlei hoch. Ich fand die Akte Lehnsfeld in Connys Schreibtisch. Seit wann brichst du bei Menschen ein, die deine Familie waren? Sigrun ging um den Tisch herum, hob den Aktendeckel und warf einen Blick darauf. Ich erklärte ihr die Veränderung des Kellerraums. Ach, die Lehnsfelds. Nach der Familie kommen die Freunde an die Reihe. Meines Erachtens sagt die Größe des Kellers nichts über die Rechtschaffenheit eines Menschen aus. Oder vermutest du auch dort wieder geheimnisvolle Zusammenhänge? In der Tat. Diese Pläne beweisen, dass der alte Lehnsfeld in seinem Keller einen Geheimraum angelegt hatte. Das bedeutet, dass in diesem Keller möglicherweise geraubte Kunstschätze lagern. Denn immerhin war er ja persönlich beauftragter Kunstsammler von Hitler. Es bedeutet, dass durch Zufall Natalia davon erfahren hat und dass sie deshalb sterben musste. Sigrun drehte sich einfach um und ging zur Tür. Warum hast du ihr den Schließfachschlüssel gegeben? Sie klappte einfach zusammen. Es dauerte eine Ewigkeit, bis das Schluchzen nachließ. Ich strich ihr immer wieder über den Kopf. Wir gehen jetzt, Schutz. Jetzt gleich. Er kennt seine Mutter länger als ich. Wir waren Nazis. Nazis! Verstehst du das jetzt endlich? Dein Großvater war ein Fahnenflüchtiger und ein Dieb. Deine Großmutter war eine Hure, die es mit jedem getrieben hat, der eine Uniform trug. Und ich war ein verblendeter, überzeugter Hitlerjunge, der voll hinter Führer und Vaterland gestanden hat. Er schenkte uns und sich wieder Cognac nach. Auf uns! Die ganze Wahrheit? Gut. Ich wurde krank. Typhus. Ich habe gestunken. Mich übergeben. Das ganze Bett voll geschissen. Und ich habe gefroren. Wie noch nie in meinem Leben. Natalia kletterte in mein Bett. Sie hat mich die ganze Nacht gewärmt. So sind wir Freunde geworden. Die Freude war allerdings nicht von langer Dauer. Bald entschied meine Mutter, mich zur Kinderlandverschickung zu geben. Natalia wurde unter der Hand an die Lehnsfelds verliehen. Und warum bist du zurückgekommen? Ich hatte einen Brief von Natalia bekommen. Ich weiß nicht, wie sie sich über das Schreibverbot hinweggesetzt hat. Jedenfalls stand darin, dass sie meinen Vater gesehen hat. In Berlin. Im Haus der Lehnsfelds. Und da bin ich losgelaufen. Aber mein Vater war nicht in Berlin. Was war in dem Keller der Lehnsfelds? Weiß ich nicht mehr. Wasser, Lebensmittel, Kisten natürlich, Bilder, Möbel. Ist das so wichtig? Die Luftschutzmaßnahmen haben verboten, dass man Keller als Abstellräume benutzte. Kann es sein, dass ihr ganz aus Versehen Zeugen eines groß angelegten Kunstraubs geworden seid? Und kann es sein, dass die Lehnsfelds Natalia am nächsten Tag angezeigt haben, um das zu vertuschen? Das passt ja wunderbar zusammen. Du glaubst doch selbst nicht. Ich muss noch mal in den Keller. Wenn es Aaron gelingt, den Keller leer zu räumen, werden wir ihm nichts mehr nachweisen können. Ich komme mit. Okay, ich komme auch mit. Marie-Louise, wir machen uns jetzt auf den Weg in die Grünauer Villa. Wir stellten Sigruns Jaguar ein Stück entfernt an einem Spielplatz ab. Direkt hinter einem großen LKW, sodass ihn von der Hauptstraße aus niemand erkennen konnte. Utz kannte einen Gang, der vom Garten aus direkt in den geheimen Kellerraum führte. Er war leer. Auf dem Boden konnte man noch die Abdrücke der Kisten erkennen. Aaron war hier. Er und seine Schlägertypen. Sigrun stieg mit einem Schulterzucken in den Gang zurück. Utz und ich folgten. Und dann passierte es. Erdmassen und Betonstücke stürzten auf uns nieder. Die Decke kam herunter. Wir krochen zurück in den Keller. In letzter Minute konnten wir die Tür schließen, um uns wenigstens etwas vor dem Geröll zu schützen. Ich war es. Ich habe sie verraten. An diesem Abend war das Bombardement so heftig, dass Natalia entgegen jeder Anweisung die Kellertür aufbrach, um uns in Sicherheit zu bringen. Da waren Bilder und ein Schatzkästchen. Ja, Ein richtiges Schatzkästchen. Mit Ringen, Ketten, Münzen. Und dann, das habe ich ihr geschenkt. Als sie abgeholt wurde, tat sie etwas, das ich bis heute nicht begreife. Sie schwieg. Sie hat niemanden verraten, von wem sie das Kreuz hatte. Als bleiche, hohläugige, staubbedeckte Gespenster krochen wir aus dem Loch. Unsere Retterin Marie-Louise hatte die Bohrung veranlasst. Sigrun führte ihren Vater zum Auto. Der LKW war fort. Sigrun blickte sich nicht mehr um. Danke, auch für meine Rettung. Wir mussten dringend herausfinden, wohin Aaron den LKW gebracht hatte. Ich ahnte, dass nur Conny uns weiterhelfen konnte. Wir fuhren zu ihrer Wohnung in die Akazienstraße. Du hast deine Aufgabe erfüllt, Conny. Du hast mich ausspioniert und Aaron erzählt, was er wissen wollte. Aaron von Lehnsfeld hat sie benutzt und lässt sie gerade fallen wie eine heiße Kartoffel. Helfen Sie uns. Wir müssen ihn finden. Er ist gefährlich, Conny, bitte. Warum tut er das? Warum sagt er, dass er mich liebt? Ich weiß, was Sie meinen. Er ist nicht zu erreichen. Er meldet sich nicht mehr. Es gibt ein Wochenendhaus an einem See, am Döllner See. Wir fanden die kleine Jagdhütte am See ohne Schwierigkeiten und pirschten uns vorsichtig heran. Wir sahen auch den LKW, aber mehr Glück hatten wir nicht. Schön die Hände hoch. So ist es gut. Kommen Sie. Kommen Sie nur. Ich will Ihnen doch noch einen Blick gönnen auf das, was mein Leben versüßen wird. Meisterwerke verlorener Kunst. Unbezahlbar. Und die haben mein Opa und Walter von Zernikow alle vor dem Feind gerettet. Finden Sie nicht, das ist ein Akt der Gnade und Gerechtigkeit, diese Werke aus Ihrem Kellerdasein zu erlösen? Conny feuerte direkt auf ihn. Aaron fiel einen halben Meter vor mir zu Boden. Seine Augen waren schon tot, bevor sein Kopf aufschlug. Ich fiel in Ohnmacht. In den nächsten Tagen versuchten die netten Krankenschwestern, meinen Genesungsprozess nicht durch schlechte Nachrichten zu gefährden. Dafür sorgte dann Marie-Louise. Dein Porsche ist weg. Oh. Er war nur geleast. Sigrun hat ihn abholen lassen. Ihre Wahlprognosen sind übrigens katastrophal. Kein Wunder, wenn aus ihrem Haus lastwagenweise Kunst abtransportiert wird. Und die Freifrau hat Klage eingereicht. Mit ihrem Hausfaktotum Walter, der den ganzen Dreck für Aaron erledigt hat, will sie nichts zu tun gehabt haben. Sie fordert einen Teil der Bilder zurück. Aber ganz zum Schluss, am Tag meiner Entlassung, kam sie doch noch, die frohe Botschaft. Ich fliege morgen nach Kiew. Ich habe Natalia über die ukrainische Nationalstiftung eine Nachricht zukommen lassen. Sie will mich sehen. Ich habe später gehört, dass Natalia aus dem Deutschen Stiftungsfonds eine einmalige Zahlung von 2.380 Euro erhalten hat. Und 5 Euro mehr Rente im Monat. Das Kindermädchen. Kriminalhörspiel von Gabriele Neumann. Nach Motiven des gleichnamigen Romans von Elisabeth Herrmann. Musik Frank Meerfort. Joachim Fernau, Erzähler, Martin Engler. Und Sigrun Zernikow, Nadja Schulz-Berlinghoff. Utz von Zernikow, Werner Rehm. Marie-Luise Hoffmann, Kathleen Gavlich. Aaron von Lehnsfeld, Max von Pufendorf. Mila Czeretnitschenkova, Valerie Czeplanova. Conny, Judika Albrecht. Pfarrer, Udo Baumgartner. Sowie Margarita Breitkreitz und Jakob Adler. Technische Realisation Alexander Brennecke und Eugenie Kleesattel. Regieassistenz Katrin Martin. Regie Bärbel Jarchow-Frey. Produktion Deutschlandradio Kultur 2007. Um Kunst, Macht, Eitelkeiten und natürlich um Mord geht es in unserem Krimi Süßes Gift von Tom Peukert, den Sie am nächsten Montag um 21.33 Uhr hören können. Der Dirigent Georg von Berg, künstlerischer Leiter der Waldstein-Festspiele, ist während einer Probe am Pult zusammengebrochen. Die Familie erhält einen anonymen Brief, in dem eine natürliche Todesursache bezweifelt wird. Privatdetektiv Troja taucht in den Kreis der Waldstein-Familie ein. Die Waldsteins befinden sich in einem Erbfolgekrieg. Das Ränkespiel in der Familie und die Enthüllungen über die Kulturelite lassen auch Troja daran zweifeln, dass das süße Gift der Musik die einzige Ursache für den Tod des Dirigenten ist. Süßes Gift. Kriminalhörspiel von Tom Peukert. Am 23. November um 21.33 Uhr. Vor der Ortszeit nun noch das Thema für das heutige Nachtgespräch 2254. Ab 1.05 Uhr fragen wir Sie, Protest im Hörsaal. Halten Sie die Forderungen der Studenten für berechtigt? Wenn Sie mit uns diskutieren wollen, dann rufen Sie an, europaweit im Festnetz gebührenfrei unter der Rufnummer 00800 2254 2254.